1. In jener Zeit werden sieben Frauen sich an einen Mann klammern und in Bitten, wo wollen unser Eigens brot essen und uns selbst kleiden, lass uns ne deinen Namen tragen, damit wir von dieser Zeilen Schande befreit werden. 2. Und diesem Tag wer des Bros des Herrn den Überlebenden Israel zu Schönheit und Ehre dienen und die Frucht des Lands wird ihnen zu Wort und Herrlichkeit gereichen. 3. Diegenigen, die in Zion überleben und in Jerusalem übrig bleiben, werden als heilig gelten, namlich all, deren Namen in Jerusalem für das Leben eingeschrieben sind. 4. Sobel der Herr die moralische Unreinheit der Tochter Zions abgewaschen und die Blutschel Jerusalems aus ihrem mit entfernt hat, wird dies durch den Geist des Gerichts und den Geist der Reinigung geschehen. 5. Dann wird der Herr über dem gesamten Berg Zion und seinen Versammlungsorten tagsüber ein Wolkend Rauch so in Nacht einen flammenden Feuerglanz schaffen, j. über all ihre Pracht wird ein Schützenstach sein. 6. Ein Hut wird dann als Schatten vor der Tageschitz dienen und zugleich als Zuflucht und Schutz vor Unwetter und Regen.